Find this podcast and others like it at the number one new media network, Podshow.com. Better, faster, stronger. And now with new minty fresh scent. Hallo, hier ist Leo. Warum hat ein Schwarm einen langen Hals? Walle? Nämlich, damit der Schwarm nicht bei Hochwasser ertrinkt. Viel Spaß jetzt mit Papa und Stefan. Hallo, hier ist Berlin. Hier ist das Studio vom blog.über.de Podcast. Hier sind eure Moderatoren. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Grüßt euch. Herzlich willkommen. Ja. Das war ja mal eine tolle Begrüßung. Eine sportliche, ne? Ja, das erinnert mich nämlich total an die Spiele von Alba Berlin. Ja. Denn da ist die Begrüßung immer ähnlich. Ich wollte ein bisschen mit der Begrüßung experimentieren. Ich habe kurz vorher mit Marco telefoniert. Er hat uns erstmal viel Glück gewünscht für die Sendung. Dankeschön. Danke. Und er hat gesagt, dass er mit der Qualität und dem Inhalt der Sendung sehr zufrieden ist und dass sich das verbessert hat. Ja. Ah, da habe ich ein ähnliches Kompliment von Axel gehört nach der letzten Folge. Und man muss ja auch wirklich zugeben, die Qualität hat ist wirklich besser geworden. Ja, das sollte nun mal so zur Motivation am Anfang dienen. Genau. Aber es scheinen nicht alle so glücklich zu sein. Wir wurden verlassen. Ja. Wie wir aus sehr zuverlässiger Quelle wissen, gibt es einen Zuhörer oder beziehungsweise einen Leser des Blogs weniger. Und ja, das ist eigentlich ein bisschen schade. Letzte Woche noch so von dem geschwärmt in der letzten Folge. Ja. Weil er ja auf deinen Beitrag so gut kommentiert hat. Ja, genau. Und zwar Gott ade, bitte kommt, ja, bitte kommt zurück. Schade eigentlich. Also hat kommentartechnisch war da sehr, sehr viel Brauchbares drin. Ja. Ich würde sagen, wenn du die Möglichkeit hast, Gott ade, dann kontaktiere uns doch bitte. Und ja, auch wenn du nicht Gott ade bist, also alle anderen quasi, haben die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen, Stefan. Richtig. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr eine E-Mail schreiben an blog@juba.de oder am einfachsten geht es natürlich mit dem Kontaktformular oder der Kommentarfunktion im Blog, in den Beiträgen jeweils. Eine andere Möglichkeit ist natürlich der Anruf auf unserer Mailbox unter Berlin 030 202 36803. Ja, es gibt auch einiges an Feedback, was wir leider nicht veröffentlichen können. Weil es gibt ein paar Sachen, die ihr beachten solltet, wenn ihr Feedback abgebt. Also ihr solltet keine Beleidigungen reinschreiben, ihr solltet keinen Aufruf zu Straftaten, ist klar. Ihr solltet auch nicht unbedingt irgendwelche Behauptungen aufstellen, gerade wenn es um Unternehmen geht. Wir haben da zwei sehr gute Beispiele. Wir hatten einmal Ende Januar einen Kommentar auf den www.ihrwunschurlaub.com und da hatte jemand behauptet, er sei Mitarbeiter. Nee, ehemaliger. Und dass dieses Unternehmen oder ehemaliger und dass dieses Unternehmen Betrug betreibt, ne? Und das sind halt Sachen, die können wir nicht einfach reinstellen. Also ihr könnt eure Kritik natürlich äußern, aber ihr müsst schon ein bisschen auf die Wortwahl auch achten. Und bei Kalando war zum Beispiel neulich auch ein Beitrag oder ein Kommentar zu dem Beitrag gewesen. Da schrieb einer, da hat einer dazu aufgerufen, das Unternehmen irgendwie zu verklagen und das sind auch Sachen, also wir sind da auch die falsche Plattform für. Ja. Und er hat die auch als Parasiten bezeichnet. Also das muss man nicht. Man muss nicht unsachlich werden, man kann das ganz sachlich darstellen. Da wären wir auch schon wieder bei Gott ade. Vielleicht einfach mal bei denen in die Schule gehen. Ja. Also wie gesagt, das ist keine böse Absicht, wenn wir manche Kommentare nicht veröffentlichen. Also es waren, glaube ich, es waren jetzt auch nur diese drei, die da eine Nummer zu krass für uns waren. Ja, wir hatten ja auch schon in einer der letzten Sendungen über andere Fälle berichtet. War ja nicht das erste Mal. Ja. Also wie gesagt, achtet da auf die Wortwahl und sachlich kann man argumentieren, aber beleidigend und ja, wie du schon sagst, zu Straftaten aufrufen, das geht nicht. Ja, danke, dass du mich nochmal wiederholt hast. Genau. Erzähl nochmal was Neues. Was Neues? Ja, hast du am 25. Februar schon was vor? Also so lange voraus kann ich leider nicht planen. Doch, du hast natürlich was vor, weil da erscheint ja die nächste Folge vom Blogcast. Aber unsere Bloggerin Maite hat dort einen Riesenauftritt. Und wie sich ja möglicherweise vielleicht schon rumgesprochen hat, spielt sie in einem Orchester. Und zwar im Orchester der Berliner Musikfreunde. Und die begleiten oder sind zu Gast in der Philharmonie Berlin am 25. Februar um 16 Uhr. Und ja, die begleiten dort den ersten und zweiten Preisträger aus einem Preisträgerkonzert eines internationalen Klavierwettbewerbs. Und ja, Maite kann man dort dann mal live sehen. Zur Info, das Orchester Berliner Musikfreunde ist das älteste Amateurorchester Berlins. Besteht nämlich schon seit mehr als 140 Jahren. Und wer auf Klaviermusik von Tschaikowski, Ludwig van Beethoven oder Alexander Borodin steht, dem kann man das wirklich nur empfehlen. Weitere Infos in Beitrag 1170. Und vielleicht sieht man sich ja da. Was sagst du dazu, René? Ja, was kostet Eintritt? Ja, von der Preislage her ist es wirklich empfehlenswert, weil Kultur ist ja normalerweise teuer und sowas. Naja, also 5 bis 19 Euro hat Maite geschrieben. Jetzt duck's nicht so rum. Das ist okay. Ja, das ist wirklich okay. Für 5 Euro sitzt man übrigens hinter dem Konzert. Hinter das hat Maite gesagt, genau. Ja, also Maite hat empfohlen, nicht die 5-Euro-Karten zu nehmen. Also ich muss sagen, ich fände es ja ganz interessant, hinter dem Orchester zu sitzen. Ich kann mir das ehrlich gesagt... Dann siehst du aber nicht die Gesichter. Ne, das ist ja auch ein Konzert, da brauche ich auch keine Gesichter sehen. Achso, man soll Augen zumachen und träumen. Genau. Das wäre doch was. Ja, aber wie ist denn das eigentlich? Man kann ja Maite auch mieten für Hochzeiten. Ja. Steht man dann für 5 Euro auch hinter ihr? Nein. Ich glaube, da gibt es andere Preislagen. Ja. Aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, also wer Interesse hat, Maite spielt da Geige, ne? Du, um ehrlich zu sein... Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war irgendwie so. Ne? Na, ich habe es auf dem Foto gesehen und sie hält auf jeden Fall ein Instrument zwischen Schulter und Schulter. Ja, also eine Trompete ist es nicht. Also wer Interesse hat und Maite gerne mal auf der eigenen Hochzeit spielen hören würde wollen, ja, der kann sich ja bei uns melden. Und vielleicht kriegen wir auch mal Maite dazu, dass sie uns ein kleines Stückchen zum Besten gibt. Na. Da kann man nur die Daumen drücken. Das wäre doch mal was. Ja, nur so, dass man mal hört, wie sich sowas so anhören könnte. Ja, spätestens auf deiner Hochzeit, René, ne? Ja, genau. Ja, alles klar. Ja, weiter im Programm, würde ich sagen. Genau. Also, die Blogcast Top 10 für Januar habe ich. Ah. Und zwar... haben wir da aber mal die ganzen Dauerbrenner wie Kalando und Telekom und Xavier Naidoo rausgenommen. Also alles, was jetzt rein theoretisch in den letzten drei Top 10 auch gewesen wäre, ist jetzt rausgenommen, damit die anderen Beiträge auch eine Chance haben. Und da haben wir zum Beispiel auf dem 10. Platz im Januar die erste Speed-Dating-Party 2006 in Berlin. Das ist schon ein etwas älterer Beitrag von Dirk. Ja, da erzählt er mal, wie so ein Speed-Dating abläuft. Dann auf dem 9. Platz ist ein Bericht von Sarah aus Amerika. Und zwar aus der Herbstzeit, 23. August bis 1. September. Die Anfangszeit sogar, war der erste Bericht. Ah, da war es ja, wo es so spannend wurde, weil ihre Örtlichkeit irgendwie... Naja, das ist dieses Hickhack da. Ja, wir verlinken das auf jeden Fall alles in den Shownotes auf blog.huber.de. So, auf dem 8. Platz haben wir die Blockcast-Folge 13, das war der Jahresrückblick mit unserem Silvester-Countdown, wo wir ordentlich gefeiert haben. Da haben wir es richtig krachen lassen. Richtig krachen. Und auf Platz 7 lässt es die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem Podcast krachen. Das ist ja auch ein geschichtsträchtiger Beitrag. Ja, der hat ja so ein bisschen Medieninteresse mit sich geführt. Ich sag nur Süddeutsche Zeitung. Aber das steht auch alles im Blog, ne? Dann haben wir auf Platz 6, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verplapper, ich bekomme alles kaputt. Das ist ein Beitrag über einen S-Bahn-Automaten, ne? Fahrkartenautomat. Ja. Wer wissen will, was dahinter steckt, einfach mal raufgucken. So, dann auf Platz Nummer 5. Da ist dann doch etwas von Kalando, aber etwas Positives, und zwar meine Geschichte und wie sie für mich ausgegangen ist. Dann haben wir auf dem 4. Platz Black Stories. Das ist ein Kartenspiel, was ich sehr interessant fand, was ich dort mal vorgestellt hatte. Dann das Thema überhaupt, jetzt wieder belebt, komischerweise, warum dein, auch immer. Dein Liebling. Meine heimliche große Liebe. Lisa Plenske auf Platz Nummer 3. Ja, ich weiß gar nicht, warum das jetzt gerade wieder aktuell ist. Also, na, sie hat doch bekannt, dass sie nochmal einsteigt. Ja, ich habe gerade hier meine Soufflöse aus dem Hintergrund, meine zweite große Liebe, hat mir gerade gesagt, dass Lisa Plenske jetzt wohl wieder mitmacht. Ist das richtig? Habe ich das richtig interpretiert oder bist du jetzt sauer wegen zweiter großer Liebe? Nö, sagt sie. Okay. Dann auf dem 2. Platz ist der Test von dem FM-Transmitter, mit dem ich übrigens mittlerweile... Hast du mal wieder was gemacht mit dem? Nee. Ich finde die Batterien immer recht schnell leer. Aber es kann natürlich auch die falschen Batterien sein. Ansonsten tolle Angelegenheit. Im Wohnzimmer den Fernseher laufen lassen und im Badezimmer das Ganze hören. Ja. Und manche haben ja auch Wohnzimmer und Badezimmer in einem, ne? Da ist es dann nicht so besonders. Ja. Und auf dem 1. Platz ist die Hochzeit in Schlemmin. Das war ein Auftrag von Julia, dem ich beiwohnen durfte. Und dort haben wir getroffen den Weddingplaner Frank Matte. Okay, genau. Ja, das war also die Top 10 aus dem Januar diesen Jahres. Na, ja. Ganz schön was los im Blog. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Lass uns doch mal ein paar Beiträge genauer betrachten. Richtig, das deine war Wahl. Ja auch immer ein Punkt. Wir greifen jetzt mal willkürlich im Beitrag 1169. Den hat nämlich unser Dirk geschrieben. Da riecht's. Und da geht's hochwissenschaftlich her. Denn Dirk hat früh verwundert in seinen Kühlschrank geguckt. Haben Gewürzgurken wirklich Blähungen? Diese Frage stellt er dort. Und er hat festgestellt, dass ein am Tag zuvor geöffneter Gurkenbehälter aus Plastik, wenn er wieder verschlossen wird und in den Kühlschrank gestellt wird, am nächsten Morgen einen nach außen gewölbten Deckel hat. Und da kamen natürlich unsere Wissenschaftler aus dem Block aus ihren Löchern hervor, aus ihren Verstecken, und haben interessante Theorien und Thesen dazu aufgestellt. Das hätte ich einigen gar nicht zugetraut. Ja, und zum Beispiel hat Maite einen super Tipp gehabt, natürlich etwas, nicht wirklich umsetzbar. Sauerkraut soll nämlich helfen, und zwar gegen Blähungen. Du weißt nicht, ob Dirk das gemacht hat, das hat er nicht geschrieben. Einfach mal über Nacht in die Gurken Sauerkraut mit reintun. Vielleicht hilft's ja. Dann dürften die Blähungen vorbei sein. Auf der anderen Seite hat Bloggerin Pizzi versucht zu erklären, was da los ist. Und zwar, ich versuch's mal zusammenzufassen, Dirk hat nichts anderes gemacht, als das Vakuum zerstört, und daher ist ein Überdruck entstanden, der den Deckel nach außen drückt. Aber wir wären ja nicht der blog.über.de, wenn unser Axel nicht den Tipp gegeben hätte, diese Frage mal an das Kopfballteam zu stellen, zu senden. Und da warten wir jetzt mit Spannung drauf, ob die reagieren. Kopfball, für alle, die es nicht wissen, ist, glaube ich, jeden Sonntagmorgen in der ARD im ersten Programm eine Sendung, wo irgendwelche Alltagsfälle oder Fragen von den Zuschauern erläutert werden. Wissenschaftlich, denke ich mal. Und mal sehen, vielleicht kommt ja dieser Fall mit ran. Dann wissen wir, ob Gewürzgurken wirklich Blähungen haben. wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, würde ich sagen. Genau. Und grün geht's weiter, nämlich grüne Gurke. Die grüne Woche. Die grüne Wurke, ja. Da hat Pizzi einen Beitrag geschrieben, und zwar einen sehr interessanten. Leider ist die grüne Woche schon vorbei, damit sind ihre Tipps in ihrem Survival Guide, den sie angelegt hat, nicht mehr umsetzbar, aber vielleicht nächstes Jahr wieder. Und wer sehr gut vorbereitet sein will für die nächste grüne Woche, die ja nur in Berlin ist, gibt es eigentlich was Vergleichbares in anderen Bundesländern? Das weiß ich gar nicht. Also wenn ihr nicht aus Berlin kommt und ihr habt sowas Ähnliches wie die grüne Woche und das steht unmittelbar bevor, dann schaut euch den Beitrag an. Sehr, sehr lesenswert. Ihr erfahrt alles Nützliche, wie ihr preiswert und wohlgenährt und unbeschadet die grüne Woche übersteht. Ein Muss für jeden grüne Woche-Fan. Genau. Ja, aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, was in seiner Freizeit zu machen. Preiswert vor allem? Zum Beispiel kann man, ja, preiswert auf jeden Fall. Nämlich quasi für lau. Für nichts umsonst halt, kann man zum Beispiel zu Hertha gehen. So war es auch beim Rückrundenstart der Bundesliga Ende Januar der Fall. Da hat nämlich die Deutsche Bahn 5000 Tickets verschenkt. Na, die muss es der Ernst Dick haben. Ja, entweder, wahrscheinlich liegt es daran, weil Hertha Zuschauer braucht, weiß ich nicht. Wäre ja auch eine Variante. Aber es ist natürlich eine tolle Geste von unserem, von der Deutschen Bahn. Und dazu gibt es zwei Beiträge im Blog. Einmal die Vorschau, die Vorfreude, in Beitrag 1132 und der Spielbericht vom Spiel Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg im Beitrag 1140. Ja, und einige Blogger, nämlich Dirk zum Beispiel, hat dort sich Karten geschnappt. Die wurden an irgendwelchen Bahntickets oder Service Points, wie es auch immer heißt heute, konnte man sich die holen. Und Dirk hat auch welche gekriegt zum Beispiel. Mehr erfahrt ihr dann in diesen Berichten unter den eben genannten IDs. Ja, auf jeden Fall eine tolle Sache, weil das Wetter hat sogar mitgespielt, war zwar ein bisschen kalt, aber super Fußballwetter. Und ja, denen hat es Spaß gemacht. Du, eigentlich ist doch die Deutsche Bahn für sehr lange Wartezeiten bekannt. Da hätte man bestimmt, wenn die Leute mit der Bahn angereist wären, das Spiel verschieben müssen. So wie wir ja heute unsere Aufnahme, ne? Wir sind ja ein bisschen früher als sonst dran, weil wir uns mal angucken wollen, wie Dieter Bohlen seine Schützlinge in Grund und Boden redet. Genau, wie kann man jemanden auf die schlimmste Art beleidigen, der eh nichts kann, sozusagen. Aber ich muss dich korrigieren, René, wir sind ja eigentlich nicht früher, sondern später. Stimmt, einen Tag später, weil ich gestern keine Lust hatte. Ja, wer weiß, was du so zu tun hattest. Genau, wir müssen ja mal ein bisschen gucken, dass wir die Sendung so aufzeichnen, dass wir unser Lieblingsprogramm noch sehen können. Stromberg Richtig. Wird uns ja da nicht ins Gehege kommen ab 5. März, der läuft ja recht spät, ne? Und vor allen Dingen immer montags, wenn ich das richtig mitbekomme. 5. März. Guck grad. Kann. Er ist ja wurscht. Ist ein Montag. Ja. Richtig. Und Pro7 wartet ja auch ab dem 25. März mit der Märchenstunde auf. Da habe ich was von Leo zum Gucken. Aber es kommt, glaube ich, auch recht spät. Ja, und für da dich. Schläft Leo schon. Für dich geht es ja auch bald wieder los. Ab 1. März. Im Moment wird es gedreht. Ich ahne es. Germany's, lass mich raten, ein paar Hungerlatten. Germany's Next Topmodel, ja. Hast du dich schon beworben? Nein. Ach nee, wurde ja gerade gedreht. Entschuldige. Vielleicht in der nächsten Staffel. Ja, aber ab 1. März im Fernsehen. Richtig. Ja, ProSieben bestimmt wieder, ne? Wo sonst? Wer moderiert es nochmal? Heidi Klump. Heidi. Heidi Klum heißt sie. Ja, okay. Oder so. Genau. Ja. Und aktuell im Fernsehen. Das macht der große Bruder. Genau. Läuft. Ja, Big Brother läuft. Genau. Ich habe neulich erst durch Zufall gesehen, ein großer, starker Mann hat einem Teddybär hinterher geweint. Ja. Hat bestimmt auch sehenswerte Stellen. Ich glaube, es lohnt sich da gelegentlich mal in die Zusammenfassung reinzugucken. War der große Teddybär vielleicht die dicke Frau, die da mit im Raum ist? Die übrigens nackt schläft. Ach so? Ja, ich hab's noch nicht gesehen. Sie hat ihren BH ausgezogen, hat den vor ihr Bett gelegt, der war so groß wie ein Bettvorleger. Ja, und nackt unter der Decke. Gut, dann lass uns aber über was anderes sprechen. Ich sehe, du bist bestens informiert, ich wusste es. Ja, ne, du guckst ja immer zeitversetzt, du guckst ja alles immer einen Tag später an. Da fehlt mir ja die Technik zu. Ach so. Ja. Nein, ich habe vorhin gerade noch gelesen im Internet, dass die wohl alle auf die 20-Jährige da stehen. Die Männer, meine ich. Ja, die haben zwei Blonde reingemacht. So, aber einer ist schwul, aber lass uns das jetzt nicht hier zum Hauptthema des Blogs machen. Lass uns da lieber einen extra Podcast draus machen. Okay. Ja. Und was auch noch, wenn wir schon mal beim Fernsehen sind, RTL haut nochmal richtig in die Kerbe. Es gibt eine weitere RTL-Soap und zwar... Ja, wir haben ja noch nicht genug. Wir haben noch nicht genug. Und es handelt sich auch mal wieder um eine Straße, nämlich die Ahrenallee. Ja. Ist wahrscheinlich das Gegenstück zur Lindenstraße. Wahrscheinlich, ja. Okay, also wann es losgeht, weiß ich nicht. Weiß nicht, läuft es schon? Nee. Umbinum. Ja, also Ahrenallee. Ja. Schaut es euch an oder nicht, oder lasst es. Gut. Macht, wie ihr wollt. Macht, wie ihr wollt. Wer hat heute Geburtstag? Dieter Bohlen hat heute Geburtstag. Echt? Ja. Nein, nicht heute. Um das mal mit dem... Heute ist doch schon der... Ja. Welchen haben wir denn heute? Heute ist der Tag... Der 11. Heute ist Leos Wunschtag. Egal. Der hat doch am 7. Geburtstag. Ja, ist ja auch wurscht. Um es mit den Worten von Bohlen zu sagen... Er hat sich einen echt beschissenen Geburtstag ausgesucht. Ja, und da muss er sogar noch arbeiten an seinem Geburtstag. Ja. Gut, aber jetzt lasst uns mal zurück zum Blog kommen. Wir haben ja noch ein paar Beiträge im Blog, also ist ja nicht so, dass wir nichts zu berichten haben. Und zwar habe ich einen tollen Tipp gefunden bei uns im Blog unter blog.juber.de. Und zwar ging es da um einen Brunch in einer Turnhalle. Ah. Ja, also der Verfasser des Berichtes ist zwar nicht so zufrieden gewesen mit der ganzen Sache. Also es ist in Berlin-Friedrichshain eine Turnhalle, in der Nähe von Ostkreuz, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe mir das mal im Internet angeschaut. Das ist www.dieturnhalle.de, glaube ich. Wir verlinken es auf jeden Fall. Und sieht ganz nett aus. Also sieht wirklich nett aus. Und für 8,50 Euro kann man dort von 10 bis 15 Uhr brunchen. Ja. Also wie gesagt, unsere Verfasserin war nicht so zufrieden, aber da ist so ein Kommentar, der stellt das Ganze in ein anderes Licht. Ist wahrscheinlich auch eine, ja, Geschmackssache. Geschmackssache, richtig. Mensch, hat damit Essen zu tun. Ja. Also, wie gesagt, schaut es euch mal an, wenn ihr aus Berlin kommt. Für mich sieht es sehr interessant aus. Ich muss mal gucken. Und es hat ja auch jemand zu diesem Beitrag kommentiert, der auch schon da war, und der hat dann gesagt, das ist doch ganz schön da. Ja, manchmal wiederholst du mich. Oder hörst du mich nicht richtig zu? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, wo bist denn du? Du guckst nebenbei Fernsehen, ne? Ja, Superstar geht doch gleich los. Ja, okay. Dann liefer du uns mal einen Beitrag aus unserem Blog. Ja, wir schauen mal in meine Vergangenheit. Ja. Und zwar in Beitrag 1174 habe ich mal notiert, was mir jetzt so aufgefallen ist in meinem Leben. Also ich habe ja gerade, was so Bildung und Sonstiges angeht, habe ich ja viel erlebt. Ich hatte, glaube ich, mehrere Schulen besucht. Jetzt nicht, weil ich so schlecht war, sondern aus organisatorischen Gründen jeweils. Weil du sehr viel Bildung mitnehmen wolltest. Ich wollte halt in jede Schule mal reinschauen. Nein. Und ja, das habe ich mal dort zusammengefasst, weil das Phänomen, was mich verfolgt, sämtliche Schulen, die ich besucht habe, die sind quasi weg. Oh. Ja. Alle abgerissen. Ja, du warst raus, die wurden nicht mehr gebraucht. Wahrscheinlich, ja. Du geht mir dann aber sagt, nicht anders. Ja, jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Stefan ist gebildet und dann... Abriss. Brauchen wir die Schule nicht mehr. Ja. Ja, also... Ist natürlich jetzt etwas übertrieben formuliert. Einige Schulen stehen zwar noch, aber die meisten sind weg. Und das habe ich in diesem Bericht mal eingebaut. Mit Fotos? Und mit einem Foto, ja, dokumentiert, wie meine allererste Schule dem Erdboden gleich gemacht wird. Hm. Und der Clou ist ja auch, das kennst du ja auch noch, René, nicht nur die Schulen wurden abgerissen. Nein, wir mussten ja auch vor anderthalb Jahren ausziehen. Ja, aus unserem Haus, weil es jetzt wohl doch abgerissen wird. Hast du das auch ausführlich beschrieben in dem Beitrag? Ja. Gut. Ja. Dann ab blog.über.de und dann Beitrag Nummer 1174. Genau. So ist es. Ja, übrigens mit mir haben sie es selber gemacht. Also meine Schule ist auch weg. Und haben sie die Bäume gefällt oder was? Ha. Das mit der Baumschule war damals immer nur ein Scherz. Nee. Okay. Und mindestens 3 oder 4 Kindergärten hier im Umfeld wurden auch weggenommen. Was ich komisch finde, ist, dass sie Schulen und Kindergärten abreißen und andere Gebäude, die ich auch beispielhaft hier in der Umgebung habe, stehen schon seit mindestens 1989 leer und bleiben stehen, wenn nicht abgerissen. Also ich habe fast das Gefühl, dass man nicht will, dass es aussieht, als wenn Schulen verwahrlosen und deswegen die lieber wegmacht, damit, ja, wie es so schön ist, man vergisst halt, was man nicht sieht. Ja, nur die Frage ist ja, was kommt denn da hin? Bis jetzt ist ja immer nur so Freifläche, Grünfläche. Ja, ist auch schön, eine Wiese. Ja, aber wenn du halt viele Gebäude hast, dann ist ja nichts mehr. Ja, also Spuren der Vergangenheit bei unserem Blog. Ne? Richtig. Und ja, jetzt mal zum Thema Kunst. Maite hat Kunst gemacht mit Eiern, mehr unfreiwillig. Das Resultat ist auch im Blog zu sehen. Ein Foto von 4 Eiern in der Schüssel, die einen Smiley ergeben. Ja. Sehr, sehr interessante Sache. Sieht schick aus. Und ungewollt vor allem. Wahrscheinlich wollten die ihr was sagen. Ist so. Ja. Maite. Maite. Ist das nicht? Oder die haben gesagt, pack uns nicht zum Kuchen. Ja. Lass uns am Leben. Genau. Versteiger uns bei eBay. Genau, der Tipp kam zum Beispiel auch. Ach ja? In den Kommentaren. Ja. Logisch, der muss da kommen. Ne? Aber Maite hat nicht verraten, was er für einen Kuchen gebacken hat. Na, vielleicht bringt sie den ja zu unserem Bloggeburtstag mit. Ja, der steht nämlich in Kürze an. Aber vorher stehen noch andere Geburtstage an. So ist es. Oh, war das eine Überleitung. Wie immer kommt jetzt unser Lied. Happy! Happy birthday to you! Are you happy? Happy! Herzlichen Glückwunsch, liebe Maite. Richtig, Maite hat Geburtstag gehabt. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Maite. Noch nachträglich. Und wir wünschen dir alles Gute. Viel Gesundheit und natürlich weiterhin viele berufliche und natürlich musikalische Erfolge mit deinem Orchester. Und ja, dass du dem Blog lange treu bleibst. Weiterhin so schöne Berichte. Ja, weitere Geburtstagskinder sind Doreen, das ist die Frau mit dem Glasauge und dem Holzbein. Musste ich Julia mal erzählen. Und was? Ja, ich glaube, Julia braucht doch bald wieder ein Mikrofon. Und herzlichen Glückwunsch auch an den Radio-Robert. Robert. Genau, ich hoffe, er hat sein 30. Geburtstag war das schlimmste Erlebnis in seinem Leben. Mittlerweile hat er den auch weit überrundet und ihm geht's gut. Also für alle, die auch Geburtstag haben und vielleicht schon über 30 sind, es geht weiter. Echt? Ja. Mit 30 ist er alt vorbei, oder? Nee, noch lange nicht. Aha. So, und noch ein Feiertag steht an. Ja. Der Valentinstag. Für alle Verliebten und die, die es sein wollen. Und die diesmal werden wollen. Natürlich, dieser Tag ist für wen natürlich der Feiertag schlechthin? Für mich und Julia. Nein, für die Blumenindustrie. Ach so, ja. Weil da klingelt die Kasse ordentlich. Ja, und ich sehe dich schon mit Blumensträußen auf der Straße rumrennen, Stefan. Und mich? Und wildfremden Frauen in die Hand drücken. Nee, ich habe mir diesmal gedacht, weil die Blumen ja dann immer extra so teuer sind am Valentinstag, werde ich das so machen, ich werde die Blumen eine Woche vorher kaufen. Ja. Da sind sie nämlich noch normal, zum normalen Preis zu kaufen. Und Und dann stellst du dich an die Ecke, in Sichtweite des Blumenladens und verkaufst sie. Und dann sage ich, preiswerter. Eine Rose kaufen? Ja. Nee, und du verkaufst sie dann preiswerter. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Aber vielleicht nächstes Jahr. Dieses Jahr schaffe ich es nicht mehr, glaube ich. Ja, der Valentinstag, wie immer am 14. Februar. Möchtest du was zum geschichtlichen Hintergrund sagen? Nee. Jetzt habe ich dich eiskalt erwischt, ne? Da gab's verschiedene Varianten, glaube ich, oder? Was ist der wirkliche Hintergrund vom Valentinstag? Ich glaube, es ist sogar wirklich so, dass den Muttertag hat die Blumenindustrie erfunden. Den gab es wirklich nicht. Der wurde irgendwie aus den Staaten abgeschaut. Der ist ja auch irgendwann Muttertag, ne? Ja. Am 12. Mai, okay, dann können wir noch ein paar... Erstmal kommt Frauentag. Übrigens möchte ich mich mal bei Julia für das Soufflieren bedanken. Die hat mir mindestens schon 3 Vorgaben hier ins Ohr souffliert. Ja. Gut, dafür kriegst du auch was zum Valentinstag. Das ist unser Jahrestag. Gut, jetzt hat sie zum 6. Mai gesagt, jetzt muss ich es auch mal erwähnen. Echt, das ist euer Jahrestag? Das wusste ich noch gar nicht. Der wievielte? Ja, siehst du, jetzt habe ich es erwischt, das weiß er selber nicht. Aber es sind schon einige. Hm. Ja. Da holst du dir an dem Tag das Bier mal selber. So. Ja, stimmt, Malz. Nein, der war jetzt wirklich gemein. Ja. Gut, jetzt hast du deinen Witz auch noch untergebracht. Also, denkt an eure Liebsten und dann freuen die sich natürlich. Genau. Am Valentinstag. So, Stefan. Ihr könnt uns ja auch zum Valentinstag gratulieren. Ja, wir sind genau. Ja auch quasi eure Liebe schenken. Ihr könnt ja eine E-Mail schreiben an blog@juba.de oder ihr schreibt einfach über das Kontaktformular an uns oder nutzt die Kommentarfunktion in den Beiträgen. Was viel besser wäre, ihr ruft auf der Mailbox an unter Berlin 030 202 368 03. Ja. Wir freuen uns. Genau. Und wir müssen jetzt auch ganz zackig eine Verabschiedung machen. Wir sind erstmal schon ziemlich lang heute und außerdem geht mir hier der Speicher aus und ja, ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Es war toll, dass ihr zugehört habt. Richtig. Ja. Und ja, bis in 2 Wochen. Und danke fürs Runterladen. Hörst du drin? Genau. Bis dann. Tschüss. Stromberg geht wann los? 22:45. Nee, ab welchem Datum? Anfang März? Warte. Nee, und dann haben wir eine Überleitung, können wir sagen, okay, jetzt aber zurück zum Blog. Ja. Weil wir sind ja im Blogcast. Ja. Was machst du da? Tanzt du auf deiner Tastatur? Was mache ich? Ist nur ein Zettel. Ahornallee heißt es. RTL Soap. Ahornallee. Ah, Stefan. Ja, weiß nicht, also Alba Berlin gegen Real Madrid würde ich nicht unbedingt machen. Geburtstagskinder? Alba Urlaub raus, ja. Weiß ich nicht, würdest du das sagen, oder? Nee, können wir raus. Zeit, können wir raus, können wir raus. Mir ist das wurscht. Wir können es auch drin lassen. Nee, da haben wir Hertha dafür. Hertha würde ich drin lassen. Echt, Hertha? Echt? Ja, das ist kostenlos. Und dass ich das total toll finde. Machst du es oder soll ich das machen? Du. Ach du Schande. Okay. Kannst du reingucken, steht da alles schon drin. So. Wie viel sind wir denn schon eigentlich? Hm? Wir sind ja schon bei 12 Minuten. Gut, dann müssen wir uns langsam ranhalten. Ja, das war's für heute. Genau, wir können schon mal die einzelnen Teile aufnehmen. Ja, dann haben wir's. Das war im Stromberg. Soll ich den Text einfügen? Ja. Genau, und das Feedback mache ich dann. Muss dann denn hier alles selber machen? Hallo, liebe Urlaubsfreunde. Kann ich die Aufnahme starten? Ist du doof? Natürlich. So, wollen wir loslegen? Ja. Hast du noch eine Frage? Hier ist Berlin. Hallo, hallo. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, das ist ein Podcast. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery. Podshow and Limelight.